Kürzlich haben die koreanischen Wissenschaftler die Reformkosten vom tierischen Peptid entwickelt und deren Produktionssystem errichtet. Das technische Team des Getreideverarbeitungswerkes Pyongyang und die betreffenden Wissenschaftler haben mittels des Peptidproteins, das für die menschliche Gesundheit, Ernährung und Co. große Wirkung hat, beinahe 10 Reformkosten wie Nährkeks, Milchölbonbon und Gelee entwickelt und die Frage von deren Industrialisierung auf eigene Weise gelöst. Beim jüngsten 32. Nationalen Festival der Wissenschaft und Technik und in der Pyongyanger Internationalen Wissenschaftlich-Technischen Ausstellung für Gesundheit und medizinische Geräte der Familien wurden die Produkte hochgeschätzt.